Möge Martin, zweiter Teil. Bist du irre? Fragte ihn eine Stimme aus der Dunkelheit. Martin erschrak und sah sich um. Wer ist da? Fragte er in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Bist du irre? Fragte die Stimme wieder, diesmal aus einer ganz anderen Richtung. Martin hätte Angst bekommen, aber die Stimme klang freundlich und gütig. »Wo bist du?« fragte Martin in die andere Richtung. Gegen das Mondlicht konnte er einen Vogel direkt auf sich zufliegen sehen. Und obwohl dieser Vogel direkt vor ihm landete und Martin auch den Luftzug seiner Flügel spüren konnte, machte der große Vogel dabei nicht das leiseste Geräusch. Gegen den hellen Sand, das Mondlicht, konnte Martin nur seine dunklen Umrisse erkennen. Der Vogel sah auf den ersten Blick eher unsportlich aus, fand Martin. Auf seinem gedrungenen Körper saß ohne einen erkennbaren Hals ein großer, runder Kopf. Aber Martin war erstaunt, denn der Fremde bewegte sich völlig lautlos, bis er schließlich fragte, »Bist du irre?« Martin schüttelte nur den Kopf und fragte den Fremden vor Erstaunen flüsternd, »Wie hast du das gemacht?« »Bist du irre?« fragte der Fremde wieder. »Du bist eine Möwe und mit deinen Augen solltest du nachts nicht...« Dann verstummte der Vogel und drehte seinen großen Kopf fast ganz nach hinten und wieder zurück. Dann flüsterte er, »Flieg los, jetzt!« und startete sofort lautlos in den Nachthimmel. Martin stieß sich kräftig vom Strand ab und flog auch wieder in den dunklen Himmel. Mit seinen Augen konnte er nur den hellen Mond und den Streifen hellen Sand unter sich wirklich erkennen. Alles andere um ihn herum war einfach nur schwarz. Martin neigte sich leicht schräg in eine Kurve und kreiste über dem Strand. »Und jetzt?« fragte Martin sich laut, und die Stimme sagte direkt neben ihm, »Da war eine Katze. Du bist anscheinend nicht irre.« Martin sah sich um und direkt neben ihm segelte der große Vogel im Mondlicht, wieder ohne jedes Geräusch. Martin lachte. »Woher willst du wissen, dass ich nicht irre bin?« fragte er den Vogel. Der sagte mit seiner freundlichen Stimme, »Ich hatte dir gerade gesagt, dass du als Möwe nachts nicht fliegen solltest, weil das irre ist. Und im nächsten Moment habe ich dir gesagt, dass du sofort wieder losfliegen sollst. Du bist deinem Instinkt gefolgt und sofort losgeflogen. Ein Irrer hätte zuerst gefragt, »Warum?« »Du bist nicht irre, aber jetzt müssen wir dich auf meinen Baum bekommen. Kannst du einigermaßen fliegen?« Martin lachte laut auf. »Ja, ja, bei Tageslicht komme ich schon klar.« »Gut«, sagte der Vogel, »bist du auch schon mal nach Gehör gelandet?« Martin sagte nichts. Er überlegte, wie das möglich sein sollte. Der Fremde lachte. »Dann wird das eine interessante Erfahrung für dich werden.« Damit verschwand er in die Dunkelheit. Martin kreiste weiter und überlegte, wie er nach Gehör landen sollte, noch dazu in einem Baum. »Hier«, hörte er die freundliche Stimme unter sich, und dann wieder »hier« und wieder »hier«. Martin sah in die Richtung, aus der die Stimme kam, und tatsächlich konnte er gegen den hellen Sand einen großen schwarzen Schatten erkennen. Das musste der Baum sein. Der fremde Vogel rief weiter, »Hier, hier, hier.« Martin konnte sich an seinen Rufen orientieren und in einem kleinen Kreis um den Baum fliegen. Aber landen? Martin konnte keine einzelnen Äste erkennen. Aber es war etwas, was er im Experiment nie gewagt hätte und was er nun einfach tun musste. Würde er es überleben, war das ein erneuter Durchbruch. Ein Blindflug. Martin beendete seine Warteschleife und flog mit dem Wind den hellen Streifen des Strandes entlang. Dann wendete er in einer sehr engen Kurve und segelte zurück in die Richtung des Baumes, genau darauf zu. Er konzentrierte sich und vertraute auf das, was er über das Fliegen schon gelernt hatte und sicher wusste. Füße raus, Füße sind draußen, Schnabel hoch, Schnabel ist oben. Flügel und Federn ganz weit. Flügel und Federn sind ganz weit. Immer langsamer segelte er auf den Baum zu und hörte schon das. Hier, hier, hier. Er flog ganz langsam und in der Dunkelheit konnte er nicht erkennen, wie langsam, denn er sah nur den hellen Streifen unter sich und konnte nicht einmal sagen, wie hoch er war. Doch plötzlich war ihm wieder, als würde die Zeit stehen bleiben, und er wusste, dass er nun im perfekten Langsamflug war. Plötzlich wurde ihm auch bewusst, warum er in diesem Moment das Gefühl hatte, die Zeit würde stehen bleiben. Er machte selbst kein Geräusch mehr, und der Fahrtwind streichelte ihn nur noch. Als er, so langsam er konnte, dem Baum näher kam, wurde aus dem Hier, Hier plötzlich ein Tiefer, Tiefer, rechts, rechts, höher. Und schließlich schrie die eben noch so freundliche Stimme ganz aufgeregt: Abbrechen, abbrechen, flieg eine Kurve und versuch es noch einmal. Martin klappte die Füße ein und kippte zur Seite, flog eine Kurve und orientierte sich an der Stimme des Fremden. Er flog wieder den Strand entlang, drehte und versuchte es erneut. »Hier, hier, sieht gut aus«, rief die Stimme aus der Dunkelheit. »Genau geradeaus, etwas nach links, jetzt langsamer«, Martin rief. »Noch langsamer und ich falle!« Aber dann erinnerte er sich an den Falken, der in der Luft gestanden hatte. Er hatte seine Flügel in einer Achterbewegung durch die Luft gerührt. Martin begann mit den Flügeln zu schlagen und dabei stellte er sich vor, mit jeder seiner Flügelspitzen eine Acht zu malen. »Sehr beeindruckend«, rief die Stimme. »Funktioniert es?«, fragte Martin, der nur den dunklen Schatten des Baumes sah. »Ein wenig weiter nach vorne.« Martin hatte keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. Er fand es schon schwer und anstrengend genug, auf der Stelle zu fliegen. Martin malte mit den Spitzen seiner Flügel eine leicht schräge Acht, und die Stimme rief: »Hervorragend! Nur noch ein kleines Stück!« Martin spürte, wie seine Füße gegen einen Ast stießen, und sofort griff er mit seinen Krallen danach. Nachdem er einen sicheren Stand gefunden hatte, hörte er auf, mit den Flügeln zu schlagen und faltete sie in Parkposition. Durch die Äste konnte er noch den Mond erkennen, aber seine direkte Umgebung war völlig dunkel. »Eugen«, stellte sich die freundliche Stimme vor, »Eule Eugen.« »Martin«, keuchte Martin und versuchte wieder zu Atem zu kommen. »Möwe, Martin.« Eugen lachte. »Ich kann sehen, dass du eine Möwe bist.« Martin fragte ungläubig in die Dunkelheit. »Du kannst mich jetzt gerade sehen? Hier im dunklen Baum?« Die Eule lachte. »Du kennst wohl keine Eulen, was?« Martin antwortete nicht, sondern schüttelte nur ganz leicht den Kopf, um die Eule zu testen. Eugen sagte: »So schwach, wie du den Kopf schüttelst, scheinst du dir nicht sicher zu sein.« Martin lachte und sagte: »Entschuldige, Eugen, ich wollte nur wissen, ob du mich wirklich sehen kannst.« Nun lachte Eugen: »Möwe Martin, ich sehe viele Dinge, die du nicht sehen kannst. Wo kommst du denn so spät noch her?« Martin erzählte Eugen, was passiert war, von der alten Möwe und der Verbannung und seiner Leidenschaft für das Fliegen. Eugen hörte nur zu, stellte ein paar Fragen und sagte schließlich einfach: »Du solltest etwas schlafen gehen. Wir reden morgen weiter.« Martin schlief sehr schnell ein. Im Morgengrauen wurde er wieder wach. Er öffnete die Augen und sah sich um. Hier war er im Dunkeln gelandet? Und das war Eugen? Vor ihm saß die Eule und schlief. Martin schloss die Augen auch wieder und döste noch etwas, während er dem Meeresrauschen zuhörte. Schließlich stand er auf und streckte seine Flügel, die von dem Langstreckenflug in der Nacht zuvor noch etwas steif waren. Er versuchte leise zu sein und Eugen nicht zu wecken, aber als er seine Füße hob, um die Krallen etwas zu entspannen, machte er ein Geräusch und sofort öffneten sich die großen Augen der Eule. Martin erschrak. Die Augen, die ihn da anstarrten, waren wirklich sehr groß. »Guten Morgen«, sagte die Eule Eugen freundlich, während seine Augen Martin weiter anstarrten, als sei er eine Maus und damit das Eulenfrühstück. »Ich schaue morgens immer so aus den Federn«, kicherte Eugen. »Es ist das helle Licht.« Martin flüsterte, »Entschuldige, Eugen, ich wollte dich nicht wecken.« Eugen schüttelte seinen großen, runden Kopf. »Ich war schon wach«, lachte er, dann sagte er ernst, »Ich habe über deine Geschichte nachgedacht, Martin, und ich finde, die alte Möwe hat recht. Dein Schwarm hat dir wirklich einen Gefallen getan, indem er dich ausgestoßen hat. Und mehr noch, eigentlich müsste es ihnen leid tun, nicht nur, weil sie dir Unrecht getan haben, sondern weil sie so dumm waren, dass sie eine so außergewöhnliche Möwe wie dich überhaupt verbannt haben. Glaub mir, Möwe Martin, ich sehe viel mehr als andere Vögel und ich sehe Großes in dir. Nicht nur dein Fliegen, sondern du selbst bist etwas ganz Besonderes. Eigentlich sind wir das alle, aber nur die wenigsten können es so umsetzen wie du.« Martin nickte. »Ja, es ist wirklich sonderbar. Ich habe es doch nur gut gemeint.« Die Eule legte ihren großen Flügel um Martins Schulter und flüsterte, »Zeigst du mir etwas von deiner Kunst, bevor die Sonne aufgeht?« Martin war begeistert, endlich jemanden gefunden zu haben, der seine Flugkünste wirklich zu schätzen wusste. Bis zum Sonnenaufgang machte er die wahrscheinlich erste Luftakrobatik-Schau aller Zeiten. Er flog mit voll ausgefahrenen Füßen, Flügeln und Federn ganz langsam an Eugens Baum vorbei. Dann stieg er in engen Kurven hoch auf, um sich sofort wieder mit Falkengeschwindigkeit in einen halsbrecherischen Sturzflug zu werfen, den er direkt vor dem Baum und erst ganz kurz vor dem Boden wieder abfing. »Großartig, fantastisch«, rief Eugen aus seinem Baum. Als die Sonne aufgegangen war und Eugen nicht mehr so lange in den immer heller werdenden Himmel schauen konnte, landete Martin neben der Eule auf dem Ast. »Du bist die talentierteste und begabteste Möwe, die ich je fliegen sah«, lobte Eugen. »Nur an deinen langsamen Flug könntest du noch etwas arbeiten.« Martin sah Eugen erstaunt an. Der Langsamflug war seine Spezialität. Das war das einzige Gebiet, auf dem er schon alles zu wissen glaubte. Also sagte er enttäuscht, »Ich dachte, wenigstens darüber hätte ich schon alles gelernt.« Eugen lächelte, schüttelte den Kopf und sagte dann, »Ich habe schon viel gelernt und gesehen, und selbst ich lerne noch jeden Tag dazu. Ein Vogel kann immer noch mehr erfahren, Martin. Du bist erst am Anfang deines langen Weges.« Eugen sah Martin ernst an und Martin nickte. »Ich verstehe.« Eugen nickte auch und kicherte dann, »Um deinen langsamen Flug zu verbessern, musst du nichts lernen und nichts verstehen.« Martin drehte den Kopf und schaute die Eule erstaunt an. Eugen lachte nur und sagte, »Manchmal ist das so. Es gibt viel zu lernen, was man nicht verstehen kann. Für deinen langsamen Flug musst du lernen zu fühlen. Du musst lernen, deinen Federn zu vertrauen. Lass die Luft und die Federn entscheiden, wie sie fließen wollen. Und wehre dich nicht dagegen, sondern fließe mit ihnen. Du hältst deine Federn zu verkrampft. Du versuchst der Luft, durch die du fliegst, deinen Willen aufzuzwingen. Versuche dich der Luft anzupassen und gleite mit ihr. Das ist schon das ganze Geheimnis.« Martin schaute Eugen kurz an, dann nickte er, breitete seine Flügel aus und sagte, »Entschuldige mich einen Moment.« »Bitte«, dann stürzte er sich von ihrem Ast und flog ein paar Runden ganz langsam und fast völlig lautlos um den Baum. Er konzentrierte sich auf die Wurzeln seiner Federn und entspannte sie immer weiter. Er spürte, wie die Zeit stehen blieb. Der Fahrtwind spielte mit den Federn, die Martin völlig locker ließ und die sich dadurch dem zärtlich flüsternden Fahrtwind besser anpassten, als Martin es bewusst je gekonnt hätte. Er landete strahlend vor Begeisterung. Er hatte wieder etwas über das Fliegen gelernt. Er unterhielt sich fast den ganzen Tag und die folgende Nacht mit Eugen. Martin konnte nicht genug bekommen von den weisen Ratschlägen der Eule. Er hatte zwar das Gefühl, dass er alles, was Eugen ihm an Weisheit mit auf den Weg gab, selbst schon irgendwie gewusst hatte, aber Martin hätte es nie bewusst so formuliert, wie Eugen es konnte. Eugen war eine Offenbarung für Martin und der lernte ganz neue Aspekte des Fliegens. Am dritten Tag im neuen Land war ideales Flugwetter. Ein stetiger Wind wehte, die Luft war klar und der sonnige Himmel leuchtete tiefblau. Martin drehte eine Runde über das Land und als er immer höher stieg und immer weiter sehen konnte, da entdeckte er die anderen Länder. Im Westen konnte er zwei oder vielleicht sogar drei erkennen und im Süden lag ein Land, das so groß war, dass seine Küsten im Dunst am Horizont verschwanden. Es musste riesig sein und es war viel näher als der Weg, den er aus seiner Heimat bis an diesen Ort geflogen war. Das riesige Land sah zum Greifen nah aus. Martin ging in den Sturzflug über und steuerte Eugens Baum an. Aber der war nicht da. Martin wartete bis zum Nachmittag. Vergeblich. Schließlich fiel Martin ein, was Eugen ihm gesagt hatte, als Martin sich für die vielen Weisheiten bedanken wollte. Wenn der Schüler soweit ist, waren Eugens Worte gewesen, dann erscheint der Meister, und wenn der Schüler ihn nicht mehr braucht, dann verschwindet der Meister genauso, wie er gekommen ist. Martin schaute auf den Ast, wo Eugen immer gesessen hatte, und sagte: »Danke, Eule Eugen, ich werde dich niemals vergessen.« Martin segelte gemütlich in die Abendsonne zu dem großen Land im Süden. Weil er es für eine Insel hielt, beschloss er einfach geradeaus weiter nach Süden zu fliegen, bis er die andere Seite erreichen würde. Aber bald ging die Sonne unter. Weil Martin nicht schon wieder im Dunkeln landen wollte, suchte er sich rechtzeitig einen geeigneten Landeplatz. Bisher kannte er Inseln nur als ein Stück Land mit lauter Wasser drumherum, aber über diesem Land sah er zum ersten Mal den umgekehrten Fall, Wasser mit lauter Land drumherum. Er steuerte das große Gewässer an. Die Oberfläche war spiegelglatt und Martin machte eine absolut perfekte Wasserlandung. Kaum schwamm er auf dem ruhigen Wasser, das ganz anders roch, als er es vom Wasser gewöhnt war, kam ein großer weißer Vogel auf ihn zugeschwommen. Martin hatte so einen Vogel noch nie gesehen. Er war wie eine Erscheinung. Sein schneeweißes Gefieder leuchtete golden im Licht der untergehenden Sonne. Martin erschreckte sich etwas, als er ganz nahe gekommen war. Dieser Vogel war der größte Vogel, den Martin je gesehen hatte, und er fühlte sich wie ein Küken, als sich der riesige Vogel zu ihm herunterbeugte und sagte: »Tolle Landung, mein Freund. Mein Name ist Schwan Stefan, und ich bin sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen.« Schwan Stefan stellte sich als ein sehr freundlicher Zeitgenosse heraus, der nur einmal ganz kurz sehr wütend wurde, als ein Hund sich seinem Nest genähert hatte. Martin war erstaunt. Er hatte noch nie gehört, dass ein Vogel am Boden einen Hund in die Flucht geschlagen hatte. Der Schwan brachte Martin ein paar Tricks bei und schärfte ihm ein, diese nur zu benutzen, um sich zu verteidigen, aber niemals, um anzugreifen. Stefan lebte das ganze Jahr auf dem Gewässer, das er Teich nannte, aber er war sehr stolz auf seine arktische Herkunft. Er hatte dem staunenden Martin erklärt, dass die Arktis so weit im Norden liege, dass dort fast immer Winter ist. Deshalb war er auch so weiß, um sich in Schnee und Eis besser zu tarnen. Er erklärte Martin auch, dass die Insel, auf der sie sich nun befanden, im Osten am weitesten reichte. Wie weit, das wusste er selbst nicht. Martin bedankte sich am nächsten Morgen und flog in den Osten. Als er in großer Höhe der aufgehenden Sonne entgegenflog, dachte Martin über das nach, was der Schwan ihm zum Abschied mitgegeben hatte. »Wir großen Vögel«, hatte Stefan feierlich gesagt, »sind die Krone der Schöpfung, denn wir haben die Möglichkeit, frei zu wählen, was wir tun wollen. Wir können uns jederzeit in den Himmel erheben und überall, wo wir wollen, wieder niederlassen. Meine Vorfahren hatten genug von Schnee und Eis, also sind sie einfach nach Süden geflogen und haben sich hier niedergelassen. Andere Tiere haben diese Möglichkeit gar nicht, weil sie nicht fliegen oder nur herumflattern können. Nutze diese Möglichkeit, lerne das Land kennen und dann lass dich nieder, wo es dir gefällt. Wenn du Schnee und Eis magst, dann flieg nach Norden.« Martin korrigierte seinen Kurs nach Südosten, denn er mochte den Winter nicht sonderlich. Er wollte die Südküste der großen Insel erreichen, dann weiter nach Osten fliegen und sehen, wie groß das Land noch war. Er fand noch ein weiteres Gewässer, das er so noch nie gesehen hatte. Das Wasser reichte, soweit er sehen konnte, aber es war ganz schmal und hatte Land auf beiden Seiten. Als Martin sich das Gewässer näher ansah, stellte er fest, dass es eine Strömung, kleine Wellen und sogar Fische gab. Martin aß sich satt und beschloss, dem Wasser nach Südosten zu folgen. Er flog und flog und das Wasser wurde immer schmaler und schmaler. Schließlich musste er unterhalb der Baumkronen fliegen, um das Wasser nicht aus den Augen zu verlieren. Aber irgendwann war es so wenig Wasser, dass auch keine Fische mehr darin zu finden waren. Martin stieg wieder hoch in den Himmel auf und flog weiter nach Südosten. Als er dem Wasser gefolgt war, hatte er gar nicht bemerkt, wie bergig und zerklüftet das Land geworden war. Er sah kein Wasser und immer noch keine Küste. Martin beschloss, den nächsten Vogel zu fragen, dem er begegnete, und er hatte Glück. Vor ihm kreiste ein großer, dunkler Vogel hoch über dem Wald. Martin näherte sich und flog schließlich neben ihm her, so dass sich ihre Flügelspitzen fast berührten. Der andere war wieder ein sehr großer Vogel. »Entschuldige bitte, ich will wirklich nicht stören.« Der Vogel sah ihn nicht an und starrte weiter nach unten, als er sagte: »Du störst nicht. Was gibt's?« Martin sagte: »Ich heiße Martin und ich suche die Küste im Südosten. Kannst du mir bitte sagen, in welche Richtung ich sie am schnellsten finde?« Der Vogel drehte seinen Kopf ganz langsam zur Seite, als könne er sich von dem Blick auf das Land unter sich nicht losreißen. Dann sah er Martin zum ersten Mal an. Dann sagte er: »Angenehm, Martin. Ich heiße Adler Alexander, aber du kannst Alex zu mir sagen.« Der Adler sah wieder nach unten und zischte: »Folge mir.« Dann stürzte er sich im Sturzflug mit angewinkelten Flügeln nach unten. Martin folgte ihm und konnte ihn sogar einholen. Der Adler bremste kurz vor dem Boden ab, indem er seine beachtlichen Flügel ausbreitete, und landete auf dem Boden. Martin zog direkt daneben wieder den Schnabel hoch, neigte sich in eine enge Kurve und landete neben Alex. Der zerlegte mit seinen spitzen Krallen und seinem scharfen Schnabel gerade etwas, das er gefangen hatte. »Willst du etwas Fleisch, Martin? Was bist du eigentlich für ein Vogel?« Martin zuckte mit den Schultern. »Ich habe noch nie Fleisch probiert. Ich bin eine Möwe.« Nun zuckte Alex mit den Schultern. »Möwe? Nie gehört. Iss mal was, siehst dünn aus.« Damit warf er ein Stück rotes Zeug in Martins Richtung. Der fing es geschickt mit dem Schnabel auf und schluckte es runter. Es war warm und verglichen mit Fisch, hatte es etwas zu wenig Salz, fand Martin. Als Alex sein Mittagsmahl beendet hatte, sagte er zu Martin, dass er nichts von einer Küste im Südwesten wusste, aber was nichts bedeuten müsse, denn er würde nicht sehr weit verreisen. Martin beschloss einfach weiter nach Osten zu fliegen. Er bedankte sich bei Adler Alexander und sagte, dann werde ich mich mal wieder auf die Flügel machen. Der Adler breitete seine Flügel aus und zeigte seine beeindruckenden Federn. Jeder seiner Flügel war so lang wie Martins gesamte Spannweite. Martin kam sich noch kleiner vor als bei Schwan Stefan. Adler Alex sagte lachend, »Flügel, das sind was für Spatzen und Bienen. Vögel wie du und ich haben Schwingen.« Martin wiederholte das Wort, »Schwingen.« Alex nickte und stieß sich vom Boden ab. Er kreiste noch einen Moment und rief, »Mögen dich deine Schwingen immer sicher tragen, Möwe Martin.« Dann schlug er kraftvoll mit seinen eigenen Schwingen und verschwand über dem Wald. Martin sah ihm nach, dann entfaltete er seine Schwingen und startete nach Osten. Er flog bis zum Einbruch der Nacht, dann landete er in der Nähe eines Gewässers und schlief auf einem Baum. Am nächsten Morgen aß er etwas Fisch und flog weiter, immer genau nach Osten. Das Land unter ihm erstreckte sich immer weiter und weiter, aber glücklicherweise war es voll mit Teichen und diesen anderen langen, fließenden Gewässern. Nach vielen Tagen traf er an einem dieser Gewässer zwei eigenartige Vögel, die auf langen roten Beinen durch das Schilf am Ufer spazierten und etwas zu suchen schienen. Martin landete und stellte sich vor, aber die beiden machten nur Psst, Psst. Dann gingen sie langsam weiter und starrten dabei nach unten. Martin beobachtete sie und sah, dass sie hin und wieder etwas mit ihren langen und spitzen Schnäbeln aufhoben und aßen. Schließlich kamen sie zu Martin und stellten sich als Störche vor. Samira und Samuel. Das lange, dünne Gewässer nannten sie Fluss. Sie sagten, sie seien gerade damit fertig, ihre Jungen großzuziehen und wollten in den kommenden Tagen, je nach Flugwetter, in den Süden fliegen. Die beiden waren sehr nett und erzählten ihm, sie würden das in jedem Winter so machen. Sie trafen sich mit vielen anderen Storchpärchen und flogen alle zusammen an einem Ort, an dem es warm und schön war. Sie luden Martin ein, doch mit ihnen zu fliegen. Alles war so ungezwungen und freundlich, dass Martin gern zusagte. 3 Tage später war Martin mit den Störchen unterwegs nach Süden. Sie flogen in einer kleinen Gruppe 10 Störche und eine Möwe. Bald kamen weitere Störche von überall her und schlossen sich ihrer Gruppe an. Je weiter sie nach Süden flogen, desto mehr Störche wurden es. Nach einer Woche waren es fast 1000 Vögel, die in einem großen Schwarm nach Süden flogen. Sie legten jeden Tag lange Strecken zurück und schliefen bei Nacht an kleinen Teichen und Flüssen. Nach einigen Tagen wurden die Pflanzen spärlicher und das Land unter ihnen war mehr braun und gelb als grün. An einem Morgen, als sie schon so weit südlich waren, dass es kaum noch Pflanzen gab, stolzierte Samuel auf seinen langen Beinen zu Martin und fragte, Bist du schon einmal in Formation geflogen, Martin? Martin lächelte, als er sagte, nur zweimal ganz kurz, einmal mit einer Eule in einer dunklen Nacht und einmal mit einem Adler in den Bergen. Nun lächelte Samuel und erklärte Martin, wir fliegen heute in Formation mit 1000 Vögeln. Im Formationsflug musst du wissen, was du tust. Entweder du führst oder du folgst oder du gehst aus dem Weg. Martin grinste und antwortete, dann will ich führen. Samuel nickte und flüsterte, ich hatte gehofft, du würdest das sagen, weil wir ein Meer überqueren müssen und du ein echter Seevogel bist. Wir müssen in Richtung der Nachmittagssonne. Kurz darauf startete Martin und kreiste über den Störchen. Die stiegen einer nach dem anderen auf und formierten sich hinter Martin zu einer langen Kette. Sie flogen alle dicht hintereinander und es sah aus, als würde eine Möwe eine lange Kette aus Störchen durch den Himmel ziehen. Martin steuerte auf das blaue Meer zu, das er aus dieser Höhe schon am Horizont sehen konnte. Ein starker und stetiger Rückenwind wehte die lange Vogelkette darauf zu und niemand musste mit den Flügeln schlagen. Als Martin das Meer näher kommen sah, fiel ihm auf, wie lange er schon auf Teichen und Flüssen unterwegs gewesen war und wie sehr er das Meer vermisst hatte. Er ging in einen Sinkflug und als sie endlich die Küste erreicht hatten, segelte die ganze Kette in nur einer Spannweite Höhe über die Wellen. »Was machst du?« fragte Samuel ihn von hinten und Martin antwortete nur, »Genießen!« Und dann atmete er die salzige Seeluft tief ein. Sie flogen tief über das Meer. Martin konnte ein großes Fischerboot erkennen, das vor ihnen auf dem Meer schaukelte. Jede normale Möwe wäre einfach rechts oder links vorbeigesegelt. Aber Martin war keine normale Möwe. Er steuerte direkt darauf zu und kurz bevor er gegen die Bootswand gekracht wäre, zog er hoch und flog ganz knapp über das Fischerboot hinweg und ließ sich sofort auf der anderen Seite wieder bis kurz über die Oberfläche sinken. Hinter ihm machten es 1000 Störche genauso nach. Nur eine Spannweite über den Köpfen der staunenden Menschen flog ein Storch nach dem anderen in einer nicht enden zu scheinenden Kette. Schließlich kamen sie ans andere Ufer, und da es dort zu Martins großer Enttäuschung überhaupt keine Pflanzen mehr gab, herrschten über den weiten Sandflächen extrem starke Aufwinde. Während Martin in eine lange Kurve steuerte und die lange Kette sich nach oben schraubte, fragte er Samuel, »Wie geht es nun weiter?« Martin hörte ein Lachen hinter sich. »Weiter in die gleiche Richtung über das Meer aus Sand, einfach weiter geradeaus.« Martin sah von der Küste unter ihnen bis zum Horizont nur Sand und fragte unsicher, »Bist du sicher, dass wir dort Wasser finden?« Er hörte Samuel hinter sich lachen. »Flieg einfach, das Wasser kommt und du kannst es nicht verfehlen. Vertrau mir, du wirst das Wasser finden.« Martin schaute über die unendliche Wüste und schluckte. Aber wenn die Störche es schon geschafft hatten und sich ihrer Sache so sicher waren, Martin lenkte den Zug der Störche weg von der Küste und direkt über den Sand. Er schaute sich noch ein paar Mal um, aber irgendwann war das Meer hinter ihm nicht mehr zu sehen. Er war darüber geflogen und hatte sich nicht mal einen salzigen Fisch gegönnt. Alles, was Martin für eine sehr lange Zeit sah, waren die heiß brennende Sonne am blauen Himmel und der Sand unter sich. Sand, hin und wieder ein vereinzelter Felsen, Strauch oder sogar mal ein Baum, aber hauptsächlich sah er Sand. Schließlich tauchte ein dunkler Schatten am Horizont auf. Martin dachte schon wieder an einer Küste angekommen zu sein, aber als er näher herangeflogen war, konnte Martin sehen, dass es ein großer Fluss war, der sich mitten durch die Wüste schlängelte. Auf beiden Seiten des Flusses waren breite Streifen aus Wäldern und Wiesen. Martin hörte Samuel hinter sich sagen, »Siehst du, da ist der große Fluss. Du hast ihn gefunden. Jetzt folgen wir einfach immer dem Fluss weiter Richtung Mittagssonne.« Martin war schon lange keinem Fluss mehr gefolgt und beim letzten Mal hatte er schon am Abend des ersten Tages die Quelle erreicht. Aber dieser riesige Fluss schien nicht enden zu wollen. Am Abend war der Fluss nicht mal ein klein wenig schmaler geworden. Sie landeten an einem großen Feld aus feuchtem Schilf. Die Störche waren begeistert von der Route, die er gewählt hatte. Besonders hatte ihnen der tiefe Überflug über das Fischerboot und die staunenden Menschen darauf gefallen. Martin fing sich sein Abendessen am Flussufer, während die Störche das Schilf absuchten. In dieser Nacht schliefen sie in Bäumen am Fluss und am nächsten Morgen flogen sie weiter, immer dem Wasser folgend, aber nun nicht mehr in Formation. Samuel hatte ihm erklärt, dass sie nur Formation flogen, wenn die Orientierung schwierig war, also bei Nebel, in der Dämmerung, über dem Meer oder der Wüste. Diesem Fluss konnte jeder folgen, der sehen konnte. Ein weithin sichtbarer Streifen in der sonst unendlich scheinenden Wüste aus Sand. So flogen sie in einem lockeren Schwarm nach Süden. Immer mehr Störche kamen dazu und nach einigen Tagen konnte Martin sie nicht mehr zählen. Er wusste nur, dass er die einzige Möwe unter ihnen war. Als der Fluss sich teilte, folgten sie zweimal dem rechten und dann einmal dem linken Verlauf des Wassers. Das Tal, durch das sich das Wasser zwängte, wurde langsam schmaler und sie kamen in eine bergige Landschaft. Als sie die Berge hinter sich gelassen hatten, erreichten sie riesige Teiche, die sich bis zum Horizont erstreckten. Am Ufer wuchsen die Pflanzen üppig und in saftigem Grün. Große und sehr große Tiere, die Martin noch nie gesehen hatte, grasten friedlich auf den Weiden. Es war wie das Paradies. Sie ließen sich am Ufer des Teiches nieder und waren mit dieser letzten Landung im Winterquartier der Störche angekommen. Martin war fasziniert von dem neuen Land und während die Störche in der Sonne saßen, sich den Bauch vollschlugen und einfach nur Urlaub machten, entdeckte Martin die Umgebung. Bei seinen Rundflügen über die neue Landschaft lernte er einige lustige Vögel kennen, die sich Geier nannten. Sie waren großartige Segelflieger, mit denen man sich hervorragend über Aufwinde und Sinkgeschwindigkeiten unterhalten konnte. Sie waren am Boden ziemlich chaotisch und fraßen Tiere, die schon lange tot waren. Martin hatte die ersten Male starke Verdauungsprobleme von ihrem Essen bekommen. Er traf auch einige entfernte Verwandte der Störche, die Marabus hießen und das ganze Jahr über im sonnigen Süden lebten. Sie waren weniger lustige, sondern sogar sehr ernste Vögel. Martin führte mit ihnen lange Gespräche über Leben und Tod, und sie warnten Martin vor den hier lebenden Katzen, die tatsächlich so groß waren, wie sie für Martin aus der Luft ausgesehen hatten. Nach nur wenigen Wochen wollten Samira, Samuel und die anderen Störche wieder nach Hause fliegen, aber Martin wollte noch bleiben und mehr über dieses Land erfahren, also bedankte er sich bei den Störchen und verabschiedete sie, indem er sie noch bis zu den Bergen begleitete. Er kreiste noch, bis am Abend alle Störche weggeflogen waren. Martin blieb auch, als die Störche nach ihrem Besuch im nächsten Jahr wieder fragten, ob er nicht mit ihnen zurückkommen wollte. Erst im dritten Jahr fühlte er langsam wieder den Drang, weiterzuziehen, und so schloss er sich dem Rückflug der Störche in diesem Jahr an. Er stellte über dem Meer überrascht fest, dass die Störche seinen Trick mit dem Tiefflug übernommen hatten und dabei genau wie er dicht über die Boote der Menschen flogen, weil Martin sie nicht führte. Als es weiter im Norden langsam wieder kühler wurde, verabschiedete sich Martin von den Störchen und drehte nach Osten ab, um neues Land, um einfach mehr zu entdecken. Er flog für Wochen und Monate über zerklüftete Berge und fruchtbare grüne Täler. Schließlich kam er zu einem Gebirge, über das er nicht herüberfliegen konnte, so sehr er sich auch anstrengte. Es war einfach zu hoch. Wie gern wäre er dort oben um die schneebedeckten Gipfel gekreist, aber sie blieben unerreichbar, was Martins Interesse und Begeisterung noch steigerte. Er war an die Grenzen seiner Flugfähigkeiten gestoßen. Er flog südlich an dem Gebirge vorbei und folgte den vielen Flüssen, die ihn schließlich ans Meer führten. Endlich das Meer, dachte Martin und stürzte sich, ohne zu überlegen, in einem steilen Sturzflug darauf zu. Kurz vor der Wasseroberfläche fuhr er seine Schwingen völlig ein und plumps. Martin schoss in die Tiefe, bremste sich ab und ließ sich wieder an die Oberfläche treiben. Er fing ein paar salzige Fische und dann flog er glücklich weiter an der Küste entlang. Er nahm sich vor, vorerst am Ufer dieses Meeres zu bleiben, denn kein Vogel konnte ihm sagen, wie breit dieses Meer war und ob man auf die andere Seite fliegen konnte. Auf seiner Reise, die ihn bald an der Küste entlang wieder nach Norden führte, traf er schwarze Schwäne und bunte Vögel. Er stieß am Meer auch wieder auf andere Möwen, aber die Schwärme akzeptierten keine Fremden. Und da Martin bei jedem Zusammentreffen der bessere Flieger war, bestimmte er den Abstand zu den anderen Möwen. Bei netten Möwenmädchen flog er manchmal etwas näher, und bei angriffslustigen Jungmöwen hielt er einen größeren Abstand. Nach einer langen Reise wurde es im Norden immer kühler. Zuerst fand Martin es sehr angenehm, denn das raue Klima und das dunkle Meer erinnerten ihn an seine Heimat. Schließlich kam er in ein Land, in dem die Berge Feuer spuckten und übel riechendes Gas verströmten. Martin entschied, dass er weit genug nach Norden geflogen war und drehte wieder nach Osten ab. Er wollte einer Kette von Inseln so lange folgen, bis die Vögel sagen würden, dass es nicht weiterging. Aber das passierte nicht. Die Vögel wussten immer noch von mindestens ein oder zwei Inseln in Richtung Sonnenaufgang. Wenn Martin diese Inseln erreichte, dann sprachen die Vögel immer noch von weiteren Inseln im Osten und schließlich erreichte er wieder ein großes neues Land. Er folgte der Küste nach Süden und es wurde wieder wärmer. Eines Morgens, als Martin gerade an einem breiten Strand einen salzigen Fisch frühstückte, flog ein großer Vogel dicht über das Wasser auf Martin zu. Der Vogel landete direkt vor Martin. Der musste wieder einmal aufschauen, so groß war der Fremde. Er hatte einen riesigen Schnabel und ebenso übergroße Schwimmfüße. Er watschelte auf Martin zu und fragte, »Was isst du da?« »Eine Sardine«, antwortete Martin und fügte noch schnell hinzu, »ich wusste nicht, dass das hier dein Territorium ist.« Der Vogel lachte und Martin sah, dass die nackte Haut unter seinem Schnabel dabei lustig wippte. »Kein Problem«, sagte der fremde Vogel. »Es gibt genug Fisch für alle hier. Ich bin Pelikan Piet. Und wie heißt du?« Martin entspannte sich wieder. »Möwe Martin«, antwortete er. Der Pelikan watschelte um Martin herum und erklärte dabei, Jetzt ist die Sonne nicht gut zum Fischen. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Warst du schon mal schlürfen? Martin schüttelte den Kopf und sagte, ich glaube nicht, ich weiß nicht mal, was das ist. Pete hüpfte vor Freude. Spitze, Kumpel, lachte er. Du bist genau an die richtige Küste gekommen, um schlürfen zu lernen. Wir machen das hier täglich. Komm mit, ich zeig's dir. Damit flog Pete los und Martin folgte ihm. Pete flog die Küste entlang und ging gekonnt in einen Sinkflug über. Er flog ganz niedrig über das Wasser und dann genau am Kamm einer der Wellen entlang, die an den breiten Strand rollten. Martin flog ein Stück über und hinter Pete und bewunderte die perfekte Kontrolle, die der Pelikan da im wunderbar langsamen Flug dicht über dem Wasser zeigte. »Komm runter und flieg hinter mir her«, rief Pete über seine Schulter. Martin nahm den Schnabel etwas herunter und sank langsam und vorsichtig tiefer, bis er auf gleicher Höhe hinter Pete an der Welle entlang flog. »Fühlst du es?« rief Pete. »Ja«, brüllte Martin gegen das Rauschen der Wellen. »Es ist absolut einmalig!« Und das war's tatsächlich. Obwohl er wusste, dass er ganz langsam flog, war das Wasser ihm so nah, dass er das Gefühl hatte, darüber hinweg zu rasen. Die Welle schob in ihrer Bewegung auch die Luft vor sich her, und diese Luftwelle konnte er nun entlang gleiten. Solange er im richtigen Winkel blieb, und den konnte er mit seinen Federn fühlen, schob ihn die Luft beinahe. Er konnte die Höhe halten, ohne sich anzustrengen. Kichernd dachte Martin, wenn man das überhaupt Höhe nennen kann. Kamen sie zu nah ans Ufer, ließen sie sich einfach über die Welle hinweg zur nächsten Welle tragen. Wieder war Martin, als hätte er einen ganz besonderen Punkt auf seinem Weg erreicht. Diese Art von Fliegen hatte etwas ganz Besonderes, etwas Verspieltes und Sinnloses, aber dabei in der Kontrolle der Flugmanöver so perfektes. »Wenn man es gut beherrscht«, rief der Pelikan, »dann geht sogar das hier.« Pete beugte seine Schwinge leicht nach unten und auf der Seite, die der Welle zugewandt war, berührte seine Flügelspitze das Wasser und zog eine lange Spur in die Welle. Martin wollte es auch sofort versuchen, aber er nahm die Flügel zu schnell herunter, verlor nur ganz leicht an Höhe und seine Flügelspitze berührte nicht nur die Welle, sie tauchte fast bis zu Martins Schulter ins Wasser ein. Sofort wurde er herumgeschleudert und noch bevor er wusste, was eigentlich passiert war, schlug er schon im Wasser auf. Zum Glück war er sehr langsam geflogen und er überschlug sich nur einmal, bevor sein Körper sich wieder, wie er es bei allen Wasservögeln tut, ganz von selbst aufrichtete und auf der Oberfläche schaukelte. Pete kam zurückgeflogen und landete lachend neben Martin. »Sowas kommt vor«, sagte er und fragte Martin dann, »willst du es nochmal versuchen?« Sie flogen, oder besser, sie schlürften noch den ganzen Tag durch die Wellen. Zwischendurch saßen sie am Strand und unterhielten sich mit anderen Pelikanen über das Schlürfen. Dann kamen wieder ein paar besonders große Wellen und alle starteten sofort, um sich hineinzustürzen. Am späten Nachmittag ließ Martin seine Federn trocknen und sich von der Sonne aufwärmen, als vier junge Pelikane neben ihm landeten. Der erste schnauzte Martin an. »Was willst du eigentlich hier, Möwe?« Und der zweite Pelikan rief, »Genau, hau ab, Möwe!« Die vier umringten ihn und kamen immer näher. In der Luft wäre er ihn einfach weggeflogen, aber hier am Strand und zu Fuß konnte er nichts tun. Die großen Vögel waren ihm schon so nah gekommen, dass er nicht mehr genug Platz zum Öffnen seiner Schwingen hatte. Diese vier Pelikane waren nicht so groß wie Pete, aber sie waren wesentlich größer als Martin. Einer von ihnen sagte, »Vielleicht musst du erst was drauf bekommen«, und hackte mit seinem übergroßen Schnabel nach Martin. Der wich geschickt aus. Martin sah einen kurzen Moment Bilder von seinem langen Weg vor seinem geistigen Auge auftauchen. Die alte Möwe, die ihn in seine Heimat verabschiedet hatte. Eule Eugen auf ihrem Ast im dunklen Baum. Den schneeweißen Schwan Stefan, wie er einem Hund nachjagt. Der Adler Alex, der ihm ein Stück Fleisch zuwirft. Die Störche, die im Tiefflug über ein Boot im Meer segeln. Die ernsten Gesichter der Marabus. Martin war doch nicht so weit gekommen, um sich hier mit seinen neuen Freunden zu streiten, aber wenn die Pelikane es so haben wollten, dann sollten sie sehen, wie gut er seinen Körper auch am Boden beherrschte. Martin knurrte. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann könnt ihr natürlich auch zu viert einen kleineren verprügeln, aber ihr werdet es auf jeden Fall schwer bereuen. Der Pelikan hinter ihm beugte sich über seine Schulter und fragte flüsternd, »Ach ja, was willst du tun, damit wir es bereuen?« Martin mochte so etwas überhaupt nicht, aber er hatte sich geschworen, er würde, wie der Schwan Stefan es ihm beigebracht hatte, jeder Katze, jedem Hund und auch jedem Vogel zeigen, dass es keine gute Idee war, Martin verletzen zu wollen. Wenn sie es doch taten, dann würde er sie auch verletzen. Er würde niemals wie ein Fisch einfach nur zappeln und hoffen, dass es bald vorbei sei. Er würde sich verteidigen, wenn er angegriffen würde, und sie würden es bereuen. Martin sagte ganz ruhig und ohne lange zu überlegen, »Ich werde mich schnell nach hinten beugen und dir mit meinem Hinterkopf auf den Schnabel hauen. Gleichzeitig ramme ich meine Ellenbogen den beiden neben mir in die Bäuche, und dann habe ich Zeit, mich um den letzten zu kümmern.« Martins Plan ging auf. Der Pelikan, der hinter ihm stand, stellte sich bildlich vor, wie Martin ihm mit seiner schnellen Kopfbewegung auf den Schnabel hauen würde, und trat zwei Schritte zurück, um Martin zuvorzukommen. Die beiden neben ihm hörten, was er vorhatte, und gingen auch einen Schritt zurück, um ihre Bäuche zu schützen. Dabei beugten sie sich aber vor, damit Martin keinen Platz zum Ausbreiten seiner Schwingen hatte. Sie waren ihm nun noch näher mit ihren empfindlichen Schnäbeln. Der vierte, der vor ihm stand und der nicht genau wusste, was Martin mit ihm vorhatte, kam näher und fragte, »Ach ja?« Martin sagte nichts mehr. Er spannte seine Muskeln an, wie er es im Sturzflug tat, und konzentrierte sich darauf, was nun passieren würde. Genau das, was er gesagt hatte, nur ganz anders. Er hatte vor, dem Pelikan, der da gerade von vorne ganz nah kam, mit der Stirn auf den Schnabel und den beiden neben ihm mit den Ellenbogen von unten unter die Schnäbel zu hauen. Er war sich sicher, ihre großen Schnäbel waren empfindlich und alle drei würden dann zurückweichen. Und der eine hinter ihm störte ihn beim Starten nicht. Er wäre in der nächsten Sekunde in der Luft und damit uneinholbar für die großen Pelikane. Plötzlich flatterte ein großer Schatten heran und landete zwischen den anderen Pelikanen. Es war Piet und er brüllte, »Lass ihn in Ruhe, der gehört zu mir!« »Was waren das für Spinner?« fragte Martin, als die vier schimpfend abgeflogen waren. Piet schüttelte den Kopf und sagte, »Das sind junge Pelikane, die gerade erst das Schlürfen entdeckt haben und sich nun für etwas ganz Besonderes halten. Sie wissen nicht, wohin mit ihrer Kraft und gehen allen auf die Nerven mit ihren Versuchen zu beweisen, dass sie auch schon große Pelikane sind. Sie sind nicht besonders und sie begreifen das Wesen des Schlürfens nicht. Aber du, Martin, du bist eine ganz besondere Möwe. Ich habe dich gesehen da draußen in der Brandung. Du konntest es wirklich fühlen.« Martin nickte und fragte dann, »Was war's aber, was ich da gefühlt habe?« Der alte Piet lächelte ihn mit seiner breiten, langen Schnabel an und sagte, »Es ist der Moment der Selbsterkenntnis, der Moment, in dem du dich selbst verlierst und wiederfindest. Speed legte seinen Flügel um Martins Schulter und flüsterte: Hast du Hunger? Dann startete er plötzlich, flog über das Meer und rief: Komm, ich zeig dir, wie wir hier fischen. Martin folgte ihm. Sie segelten 30 oder 40 Spannweiten hoch über die Wellen zu einer Stelle, wo schon einige Pelikane kreisten. Von Weitem konnte Martin sehen, wie sich einzelne von ihnen mit angewinkelten Flügeln und geöffnetem Schnabel ins Wasser stürzten. Natürlich, dachte Martin, warum bin ich nicht selbst darauf gekommen? Warum habe ich noch nie mein Sturztauchen zum Jagen eingesetzt? Das Fliegen nutzen, nicht nur um zu den Fischen hinzukommen, sondern auch um sie zu fangen. Als sie näher an die Stelle herangekommen waren, konnte Martin auch sehen, warum hier so viele Pelikane kreisten. Im Wasser dicht unter der Oberfläche schwammen die Sardinen in Schwärmen. Die Pelikane stürzten sich ins Meer und wenn sie wieder hochkamen, war die nackte Stelle unter ihrem Schnabel wie ein Ballon angeschwollen. Sie pressten sofort das Wasser aus ihrem Schnabel, meist indem sie den prall gefüllten Hautsack zwischen ihrem langen Hals und ihrem Schnabel einklemmten. Die Fische blieben darin und wurden geschluckt. Dann hoben sie ab und stürzten sich wieder aus der richtigen Höhe ins Wasser für den nächsten Gang ihrer Mahlzeit. Martin wollte es auch versuchen. Er plumpste ins Wasser und weil er einen viel weniger massigen Körper hatte als die Pelikane, tauchte er tiefer ins Wasser ein. Noch während er pfeilschnell in die Tiefe raste, öffnete er seinen Schnabel und sofort hatte er zwei Sardinen quer darin. Er konnte nur eine davon festhalten und ließ sich mit ihr wieder nach oben treiben. Merkwürdig vertraute Augen lächelten ihn an, kurz bevor er die Oberfläche erreichte. Martin kam im nächsten Moment oben an, schluckte seine Beute und schnappte nach Luft. Dann beugte er sich vor und steckte den Kopf zurück ins Wasser. Die merkwürdig vertrauten Augen gehörten einer Robbe. Sie sah etwas anders aus als seine Freundin in der Bucht auf der Verbannungsinsel, aber es war eine Robbe. Sie schraubte sich grinsend um die eigene Achse, während sie Martin ansah. Er nahm den Kopf aus dem Wasser, um Luft zu holen, und da schaukelte Piete vor ihm auf den Wellen. »Schon satt?« fragte er Martin. Der schüttelte den Kopf und schaute noch einmal kurz unter die Oberfläche. Die Robbe war verschwunden. Er startete mit Piet zu einer neuen Runde Sardinen und im Formationsflug stürzten sie sich gemeinsam auf den nächsten Gang. Martin und Piet wurden sehr gute Freunde. In dieser neuen Welt gab es zwar nicht so viele und große Tiere, die an Land lebten, aber im Wasser zogen wahre Riesen an der Küste entlang. Wale von so enormer Größe, wie Martin sie nie zuvor gesehen hatte. Er war mit Piet auf einem von ihnen gelandet, als der sich an der Oberfläche in der Sonne wärmte. Das riesige Tier trieb einfach auf dem Rücken und streckte den Bauch aus dem Wasser. Martin war über das trockene Stück gewatschelt und hatte bis zur riesigen Fluke am Ende des Wales geschaut. Martin schätzte, dass das ganze Tier sicher eine Länge von über 30 Spannweiten hatte. Irgendwann hatte sich dieser Fleischberg dann langsam umgedreht und eine große Fontäne aus Luft und Wasser aus seinem Kopfende gespritzt. Martin war nach vorne gewatschelt und hatte dann am Rand in das eisige Auge dieser Insel geschaut. Der Wal hatte so geschnauft und gebrummt, dass Martin und Piet das Zittern noch in der Luft spürten, nachdem sie vor Schreck beim ersten Mal kurz hochgeflogen waren. So groß wie der Wal war, so friedlich und freundlich war er auch. Einen ganzen Nachmittag hatte der Wal an der Oberfläche verbracht und hatte die beiden die Küste auf und ab getragen. Und Martin hatte sich zum ersten Mal wirklich gewünscht, er würde auch mit Säugetieren sprechen können. Dieser riesige alte Wal hatte, Da war sich Martin sicher, viel zu erzählen über das Meer. Martin gefiel es sehr gut in der neuen Welt. Die Pelikane führten ein freies Leben an der Küste. Sie wanderten auch mit den Jahreszeiten nach Süden oder Norden die Küste entlang, aber bei ihnen gab es keine Regeln wie bei den Störchen. Jeder entschied selbst, wann und wie weit er zog. Auch Piet und Martin entschieden das jedes Jahr von neuem, aber für viele Jahre entschieden sie sich, zusammen umherzuziehen. Sie trafen sogar beide am gleichen Strand ihre große Liebe, Piet eine Pelikan und Martin eine Möwenfrau. Und sie beschlossen, am gleichen Strand zu bleiben und zusammen ihre Küken aufzuziehen. Als die Küken im nächsten Jahr aus dem Nest waren und unbedingt ihre eigenen Wege fliegen wollten, zogen sie weiter zusammen die Küste auf und ab. Zwei Pelikane namens Pia und Piet und zwei Möwen, die auf die Namen Maria und Martin hörten. Sie waren für mehrere Jahre sehr glücklich und schlürften täglich. Dann, in einem besonders kalten Winter, zogen sie weiter nach Süden als sonst, und zum ersten Mal roch der Ostwind nicht nur nach Land, sondern nach einem Meer, nach einem anderen Meer. Martin fragte Piet danach, und der sagte ihm, dass die Insel hier schmaler sei und dass man so weit im Süden oft die andere Seite riechen könnte. Martin wollte unbedingt die andere Seite sehen und überredete Maria, Piet und Pia, mit ihm zu fliegen. Sie warteten ein paar Tage auf den richtigen Rückenwind und dann flogen sie an nur einem Tag über das Land zur anderen Küste. Sie war zerklüftet mit kleinen Buchten und sie war mit einem dichten Wald bewachsen. Die wenigen Strände, die es gab, waren weniger breit und das Schlimmste war, dass die Wellen zu klein zum Schlürfen waren. Sie blieben trotzdem ein paar Tage und am vierten Morgen ihres Aufenthalts an der neuen Küste wurden die Wellen endlich brauchbar. Sie alle schlürften den ganzen Vormittag und Martin und Piet machten sogar am Nachmittag weiter, als es gefährlich windig wurde und die Wellen dabei immer größere Höhen erreichten. Schließlich wurden der Wind und auch die Wellen so stark, dass sie Schutz suchen mussten. In der gleichen Nacht zog der schlimmste Sturm auf, den Martin je erlebt hatte, und er hatte schon an vielen Meeren gelebt. Der Sturmwind peitschte so viel Gischt aus den Wellen hoch, dass der Regen salzig schmeckte. Mitten in der Nacht wurde es so schlimm, dass der Wind Bäume ausriss und mit sich forttrug. Als Martin am nächsten Morgen in einem Gebüsch wach wurde, waren seine Freunde nirgendwo zu finden. Er suchte sie eine lange Zeit, aber irgendwann rang er sich dazu durch, weiterzuziehen. Er erkundete das neue Meer, obwohl er sich in diesem Moment wünschte, es nie besucht zu haben. Ende des zweiten Teils.